Kundgabe 3633. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.12.1945. Furchtlose Arbeit für das Reich Gottes und mutiges Bekennen. In meinem Namen sollet ihr tätig sein auf Erden. Schrecket nicht zurück, so die Welt an euch herantritt, euch gebietend, mich und meinen Namen zu verleugnen, sondern wisset, dass ich stärker bin als irdische Machthaber, dass ich auch ihre Macht zerbrechen kann im Augenblick. Und darum bekennet euch zu mir und tretet mutig für mich und meine Lehre ein, denn dies ist nötig in kommender Zeit, dass die Menschen belehrt werden, dass sie aufgeklärt werden, welchem Unheil sie entgegengehen, so sie sich nicht zu mir halten, so sie nicht meine Gebote erfüllen und an mich und mein Erlösungswerk glauben. Ihr werdet wenig Glauben finden, wenig Verständnis und viel Hohn und Spott ernten müssen. Ihr werdet oft vor tauben Ohren predigen, denn die Menschen haben keine Verbindung mehr mit mir und sie erkennen darum mich auch nicht, so ich durch euch zu ihnen rede. Und alles, was ihr sagt, erscheint ihnen unwirklich, fantastisch, und darum nehmen sie es nicht an. Ihr aber sollt desto fester stehen im Glauben an mich. Ihr sollt durch ständiges Liebeswirken euch immer kraftvoller gestalten und nichts fürchten, was von außen an euch herantritt. So ihr in geistiger Verbindung bleibt mit mir und meinem Reich, werdet ihr eine Stärke in euch fühlen und also rüstige Arbeiter sein für mich. Selten nur kann ich durch willige, mir ergebene Diener wirken. Selten nur finde ich geöffnete Herzen, die mein Wort entgegennehmen und es beherzigen. Und darum benötige ich jeden Menschen in kommender Zeit zum Wirken für mich und mein Reich. Die Anforderungen, die irdisch an euch gestellt werden, werdet ihr gleichfalls nur erfüllen können mit meiner Unterstützung. Und dies soll euch ein ständiger Beweis sein, dass ich mit euch bin jederzeit. Dass ihr in mir eine Stütze habt, die stärker ist als irdische Macht. Und so also das Begehren dieser wider meine Gebote gerichtet ist, so es der Verleugnung meines Namens gilt, so leistet Widerstand und fürchtet nicht, dass dieser erlahmen könnte, dass die Welt stärker ist und euch zu Fall bringen könnte. Denn ich bin ständig bei euch, ich rede durch euch, ich führe euch alle Wege und leite euch denen zu, auf die ich selbst einwirken will, durch euch. Seid mutige Bekenner meines Namens, vertretet meine Lehre vor der Welt, predigt die Liebe und haltet es den Menschen vor, dass die Lieblosigkeit und der Hass sie in das Verderben stürzet, dass es die Zeichen des Wirkens des Satans sind, dem sie rettungslos verfallen, wenn sie nicht umkehren und meine Lehre annehmen, wenn sie nicht nach meiner Lehre leben, meine Gebote halten und mit mir die Verbindung herzustellen suchen. Redet, was euch das Herz eingibt, und fürchtet euch nicht, denn ich bin es, der durch euch redet und der euch auch schützen wird in jeder Gefahr des Leibes und der Seele. Und so mein Wille es zulässt, dass ihr das irdische Leben verlieret, so tauschet ihr wahrlich ein Leben in der Ewigkeit ein, das euch vollauf für alles entschädigt. Denn meine Liebe lohnet euch die Arbeit für mein Reich bis in alle Ewigkeit. Amen.